jeden Tag immer nur in die Nacht ab. Und die wird transpirieren, aber dennoch was erfrieren bei 30 Grad im Schatten. Weil ich nicht einfach ich sein kann, wird es nie gehen. Und weil ich dann meist mich selbst nicht erkennen, wird sie nie sehen, dass die Figuren, die mich quälen und in falsche Hände wählen, einfach plötzlich neben mir stehen. Ich habe es zu sein. Die Sonne scheint mir alles.